Live-Talk-Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, der erste Anrufer heute Nacht ist Stefan und Stefan ist 43 Jahre alt. Hallo Stefan. Hi Domian, ich habe ein Problem. Mhm. Ich habe zum zweiten Mal aus Eifersucht innerhalb von einem halben Jahr im besoffenen Kopf meine Frau geschlagen. Mhm. Und das tut mir so unendlich leid. Zweimal ja, im besoffenen Kopf. Ja, genau. Mhm. Wie sehr hast du sie geschlagen? Ich habe sie mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Ja. War sie verletzt? Und, ja, also ein Pfeilchen und eine Nase ein bisschen aufgeschraubt, sag ich mal. Kannst du und, dich, trotz Suff, kannst du dich daran erinnern? Ja, bruchstückhaft, ne? Mhm. Also ich, wohl, dass ich, also ich bin seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, woran es liegt, krankhaft eifersüchtig und ich habe sie wie zum wiederholten Male mit demselben Typen da gesehen bei uns in der Stadt und dann bin ich reingegangen da in die Kneipe, habe ihn zur Rede gestellt, er sollte mal die Finger von meiner Frau lassen. Und sie ist dann nach Hause gelaufen und später bin ich dann nach Hause gegangen und wollte sie oder habe sie gebeten zu gehen. Mhm. Sie ist nicht gegangen und dann habe ich dann versucht, sie rauszuschmeißen. Und dann kam es zu einem Handgemenge. Und dann nach einem Tritt von ihr ist mir dann ausgerutscht. Und ein Tritt von ihr? Ja, von ihr. Ja, sie hat sich gewehrt, sie wollte halt nicht raus. Ne? Mhm. Und ist denn niemand anders dazugekommen? Ja, mein Sohn, ich habe zwei Söhne. Mhm. Und der Kleine von den beiden, der ist 12, der hat das dann mitgekriegt. Ne? Mhm. Und ja. Nochmal zurück zu der Kneipe. Hast du diesen Mann auch geschlagen? Nein. Nee. Er hat angeboten, aber ich habe gesagt nein. Ne? Mhm. Also ich habe ihn nur zur Rede gestellt. Ne? Du hast einmal geschlagen, jeweils ja. Einmal sie geschlagen, jeweils, also zweimal insgesamt, aber jeweils einmal ja. Zugeschlagen und bist. Genau. Was hast du danach dann gemacht, nachdem du zugeschlagen hast? Ich bin reingegangen, sie ist hier durch die Gegend gelaufen mhm. und ich bin reingegangen und ja, sagen wir so, nach einer halben Stunde bin ich ins Bett gegangen. Ne? Mhm. Wie lange ist sie noch draußen rumgelaufen? Sie sagte mir dreiviertel Stunde, mhm. Einen Tag später. Wie war es denn am nächsten Tag? Wie habt ihr da miteinander gesprochen? Gar nicht. Also ich musste mit meinem Sohn los, der spielt Fußball und da war ein großes Turnier und ich musste mit ihm los. Mhm. Auf jeden Fall hat sie mir dann nahegelegt zu gehen, ne? Also ich soll jetzt... Also die Beziehung zu verlassen, die Ehe zu verlassen. Genau, ich soll jetzt ausziehen. Und ich bin jetzt seit 28 Jahren mit ihr zusammen. Ja. Und Wann war denn eigentlich das letzte Mal, dass du sie geschlagen hast? Das letzte? Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Und wo bist du jetzt? Bist du immer noch in der Wohnung oder bist du gegangen? Ich bin in der Wohnung, weil, ja, ich weiß nicht wohin. Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden. Ne? Mhm. Redet ihr miteinander? Ja, wenig. Sie will, dass du gehst? Sie will, dass ich gehe. Hast du dich entschuldigt? Bitte? Hast du dich entschuldigt? Ja, klar. Aber dafür gibt's keine Entschuldigung. Eigentlich. Mhm. Mhm. Wie hat sie denn auf die Entschuldigung reagiert? Ja, mit einem Grinsen, sag ich mal so. Ne? Mhm. Also... Nimmst du sehr ernst, dass sie sagt, sie will dich verlassen? Ja, jetzt wohl. Ja, mhm. Sehr ernst. Also ich glaube, sie hat es so gesagt und ich habe mit ihr auch in den letzten beiden Wochen mehrere Male versucht zu sprechen ob wir nicht noch eine Chance haben. Ich habe mich vorher hingekniet und habe gefragt, ob sie uns noch eine Chance gibt. Und da hat sie gesagt, sie möchte erstmal eine räumliche Trennung. Nachdem du das erste Mal gemacht hast, wie hat sie denn da auf dich reagiert? Also anders als jetzt. Da war ich ja sturzbetrunken. Also nicht, dass ich ein Alkoholiker bin, aber da war ich so besoffen, da habe ich eigentlich gar nichts mehr davon gewusst. Also du hast den Eindruck, dass sie das beim ersten Mal dir eher vergeben hat? Ja. Ja. Warst du denn beim zweiten Mal gar nicht betrunken? Doch, ich war etwas schon. Ich war betrunken, aber nicht so betrunken wie beim ersten Mal. Ne? 28 Jahre Ehe. Ja. Ehe. Oder Zusammensein zumindest. Ja, genau. Ja. Ja. Abgesehen jetzt von diesen Vorfällen, wie waren die 28 Jahre? Super. Super, ja. Mhm. Also wir haben genau nach 10 Jahren geheiratet, wir haben 2 Kinder gekriegt, wir hatten mit dem ersten Kind Probleme, aber wir sind durch dick und dünn gegangen. Also. Nur hast du gerade gesagt, dass sie sich da mit einem anderen Mann trifft. Was ist denn da dran an dieser Geschichte? Ja, das ist die Frage. Das läuft jetzt schon seit ein paar Jahren. Also du musst wissen, ich habe 3 Jobs und wenn ich Nachtschicht habe, hat sie sich schon mit ihm getroffen. Und wenn ich Taxifahren war nebenbei, hat sie sich schon mit ihm getroffen. Glaubst du, da läuft was? Ja, sie sagt nein. Aber sie trifft sich seit so langer Zeit immer mit diesem selben Mann. Ja, er ist auf jeden Fall immer da. Und auch wenn ich dann mal, ich habe einmal bei der Nachtschicht, da war sie alleine in der Kneipe, bin ich mal vorbeigegangen, habe meine Schicht verlassen, bin da vorbeigegangen zu der Kneipe und sie hatte mir am Telefon gesagt, er wäre nicht da und er saß direkt neben ihr. Ne? Also, du kennst diesen Mann aber nicht näher? Nee, der ist so bei einer Clique, wenn man mal Fäden hat, ist er jedes Mal dabei. Was glaubst du denn, in welchem Zustand eure Ehe überhaupt so in den letzten Jahren war? Ja. Du sagst, du arbeitest viel, das heißt, du bist nicht viel zu Hause. Ja, ich habe zum Beispiel, wenn ich Frühschicht habe, bin ich schon um 2 Uhr zu Hause. Ne? Und an den Wochenenden, gut, wenn ich Musik mache, dann bin ich halt abends weg oder dann die Nacht weg. Ne? Okay, Zustand der Ehe. Es hat nachgelassen. Ne? Aber, also von meiner Seite her, man immer so, man lebt so ein bisschen nebeneinander her. Das kann natürlich sein, dass sie das auch so oder vielleicht sogar noch stärker empfunden hat. Und jetzt diese Gewalt, diese zweimal Schläge, die du ihr angetan hast, dass das so für sie der I-Punkt auf alles war. Und sie sagt, jetzt will ich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Hat sie sich, bevor das passiert ist mit diesen 2 Übergriffen, hat sie sich mal beschwert und hat gesagt, ich langweile mich in der Ehe, ich finde es nicht mehr gut und die Luft? Nein. Nee, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Hast du sie jetzt gefragt, was sie will? Also sie will eine räumliche Trennung. Und dann, was will sie noch? Was will sie noch? Sie hat nur gesagt, eine räumliche Trennung. Die Kinder sind, wie alt sind die Kinder? 12 und 16. Und wie soll das denn mit den Kindern gehen? Ja, gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Was meint sie denn? Ja, sie meint, ich soll hier irgendwo in die Nähe ziehen. Und dass die Kinder mich dann immer besuchen können und so. Also die Kinder sollen dann bei ihr bleiben, ne? Das höre ich da raus. Ja, die Kinder sollen bei ihr bleiben. Macht sie denn jetzt Druck? Setzt sie dich unter Druck, dass sie sagt, mach voran, such dir eine Wohnung oder ein Zimmer, ich will endlich alleine sein? Nee, sie hat gesagt, ich soll mir, ich könnte mir Zeit lassen, sagen wir so. Aber ich soll mir auf jeden Fall was suchen. Ja? Ich habe sie heute nochmal gefragt und Also, dann wäre es ja vielleicht sogar das Beste, das erstmal zu machen. Um euch mal ein bisschen zu entspannen, indem ihr auseinander euch dividiert, ein bisschen auseinander geht. Ich weiß natürlich nicht, was mit deiner Frau los ist, wie unzufrieden sie ist, ob sie vielleicht sogar verliebt ist in einen anderen Mann, ob da was läuft. Das sind alles offene Fragen. Das weiß ich auch nicht. Ja, das ist wichtig. Das müsst ihr. Aber sie sagt dir ja nichts, wenn du sie fragst zu diesem Mann. Nein. Nein, und wir haben immer, also wir haben immer uns geschworen, wenn irgendwas ist, dann sofort gerade raus sagen, pass mal auf, ich habe mich verliebt. Also es ist immer noch besser wie hintenrum und absolut. Stefan, wenn ihr euch sowas geschworen habt, dann sagt mir das, dass sie auch relativ offen ist, was Sprechen anbelangt. Ja. Ihr wärt ein idealer Fall für eine Eheberatung. Ja, sie hat gesagt, ich soll mir Hilfe holen, ja. Nein. Gut, das auch, dass es nicht wieder zu solchen Übergriffen kommt, das auch, ja. Da hat sie recht. Ja. Aber das Ideale wäre, wenn ihr beide zu einem Eheberater gehen würdet. Mhm. Und damit eine neutrale Person das alles auf den Tisch gelegt wird, vor einer neutralen Person. Und dann kann man sagen, wie es weitergeht. Ja. Da müsste sie, also das müsste sie eigentlich jetzt auch mitmachen. Und wenn sie noch ein bisschen Interesse an euch und an dir hat. Ich will das nicht entschuldigen, was du gemacht hast. Das ist unter aller Sau. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja, das heißt, wenn du im Alkohol unter Umständen so austickst, dann lass die Finger vom Alkohol. Ja, genau. Also da gibt's nichts zu diskutieren, das ist schlimm. Wenn es dir vergeben sollte, ist das eine tolle Geste von ihr. Wenn sie extrem verletzt ist, deshalb kann man das auch verstehen. Ja, kann ich auch verstehen. Also ich würde an der Stelle jetzt erstmal auf ihren Wunsch eingehen und mir vorübergehend mal irgendwas suchen. Mhm. Das ist schon mal ein gutes Signal. Das macht dich auch souverän, wenn du sagst, okay, dann mache ich das jetzt erstmal. Mhm. Darüber hinaus schlag ihr aber bitte auch eine Eheberatung vor. Ja. Wo eine Eheberatung in eurer Nähe ist, das wird dir jetzt gleich meine Psychologin sagen. Das wäre schön, ja. Ja? Gut, Stefan, dann ruft die Magdalena dich jetzt gleich an und ich wünsche alles Gute und vielleicht klappt's ja doch wieder und ja, die Sache wird wieder eingerenkt. Ich würde es euch wünschen. Ja, vielen Dank. Stefan, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hier ist Silke. Silke ist 43. Hallo Silke. Ja, hallo Domian. Hallo Silke, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um das Thema von vorgestern. Das war ein ernstes Thema, das hieß, ich werde nicht alt werden. Genau. Und das werde ich nicht. Das wirst du nicht. Nein, ich weiß es und ich bin aus dem Krankenhaus und weiß, dass ich jetzt sterben werde. Das sagst du so ganz locker. Ja, mittlerweile ja. Weil jetzt habe ich mich so damit abgefunden, dass ich mich darauf vorbereitet habe und halt allen wirklich nur Mut zu sprechen wollte. Ich habe die Sendung leider nicht, ich bin ja eingeschlafen vorgestern, habe ich mir auf Video angeguckt und da habe ich mir auch gedacht, ich muss allen Mut machen, dass wir bis zum Letzten kämpfen und durchhalten. Erzähl uns doch mal ein wenig von deiner Geschichte und deiner Krankengeschichte, Silke. An was leidest du? Ja, das nennt sich angioneurotisches Ödem. Das hat wahrscheinlich noch nie einer gehört. Nee. Eine Art von Nesselfieber, das hat vielleicht schon mal einer gehört. Mhm. Das ist so eine Quaddelkrankheit. Mhm. Ja, klar. Nerven und Muskeln. Mhm. Aber bei mir ist es eben eine Sonderform, die schlimmste Form, die halt Muskeln und Nerven so angreift, dass es nachher zu Lähmungen, Organversagen und alles, wie Multiple Sklerose, kannst du praktisch. Mhm. Ist das auch eine Autoimmunerkrankung, kann man das sagen? Ja, ist eine. Ja. Mhm. Hat mit 30 angefangen, also 98 hat sie jetzt angefangen, ist 13 Jahre. 13 Jahre hast du gekämpft. Ja. Was hat man da alles getan? Tja, Cortison gegeben. Und das ist jetzt alle Schäden, die du vom Cortison haben kannst, die habe ich jetzt. Wirbelbrüche, dadurch Lähmungen. Oft sitze ich im Rollstuhl, manchmal kann ich wieder gehen. Mhm. Aber jetzt fängt es an, dass eben die Sprache, die verschlägt dir, also dann kriegst du keine Luft mehr. Mhm. Und man kann jetzt nichts mehr tun. Du sagst, du kriegst keine Luft mehr. Im Moment, wie du so sprichst, klingst du kerngesund. Ja, zeitweise ist das so. Mhm. Und dann ist es wieder, geht gar nichts. Also das ist, da muss ich aber jeden Moment mit rechnen. Ne? Also ich kann jetzt auch aufstehen und umkippen und bin weg. Also wir reden von einem eventuell sogar sehr nahen, zeitnahen Sterben. Ja, kann also jetzt Tage, Wochen oder vielleicht noch ein paar Monate, vielleicht. Aber kein Jahr mehr? Nee. Das hat man dir so klar gesagt? Hat man mir gesagt, ja. Das ist ja schon erstaunlich, wenn man das dann so klar sagt. Ja, weil entweder sterbe ich jetzt an der richtigen Krankheit, durch die es entstanden ist, oder eben an diesen ganzen Nebenwirkungen von den ganzen Medikamenten, die den Rest zerstört haben. Das heißt, letztendlich kann man auch gar nicht sagen, wie du sterben wirst. Nee, und das ist das Schlimmste. Was wäre der schlimmste Fall? Wäre für mich das Ersticken. Also da habe ich am meisten Angst, ja. Also das Ersticken ist das Schlimmste, was ich mir vorstelle. Wenn jetzt ein Schlaganfall noch, ich hatte schon einen, noch einer kommen würde, dann würde ich vielleicht nicht mehr mitkriegen. Aber Ersticken wäre das Schlimmste, da habe ich auch am meisten Angst. Wäre Ersticken eine Folge von dieser Erkrankung? Dann ist die Atmung gelähmt. Dann ist die Atmung gelähmt. Wie bei einem, der Multiple Sklerose hat. Also das kannst du wirklich komplett vergleichen, ne? Dem versagen ja dann auch verschiedene Dinge und zum Schluss halt auch die Atmung, ne? Bist du zu Hause? Ich bin zu Hause. Lebst du alleine? Ja, mein Mann ist gestorben genau vor 2 Jahren und 11 Monaten. Das heißt, in deinem ganzen eigenen Unglück... Habe ich seinen Tod 1 Jahr begleitet, ja. Was natürlich für eine Erkrankung dieser Art, die eine Autoimmunerkrankung ist... Ist es gar nicht gut. Ganz schlimmes, ja. Ja. Und seine war auch ganz schlimm. Er wollte halt, dass er miterlebt, wie es mir mal irgendwann besser geht oder sie was finden für mich. Ja, und dann stirbt er mir da innerhalb von 1 Jahr an Krebs halt weg. Ist er auch in deinem Alter gewesen? 49. Also ist gerade noch 49 geworden, das hat er aber schon nicht mehr mitgekriegt im Krankenhaus. Habt ihr Kinder? Nee. Ich habe dann eben heute praktisch vor 2 Jahren und 9 Monaten seine Maschine abgestellt, also im Krankenhaus. Hast du gemerkt, dass dich dieser schwere Schicksalsschlag, der Tod deines Mannes, in deiner Krankheit enorm zurückgeworfen hat? Ja, sehr. Ich habe ihn sehr gebraucht in der Zeit eigentlich, in der ganzen Zeit. Und er war immer da. Wenn man selbst so schwer krank ist und verliert den liebsten Menschen, ist ganz schlimm. Hat man dann nicht das Gefühl irgendwie, ich will jetzt wirklich auch nicht mehr? Ja, hatte ich auch. Habe ich oft. Aber dennoch hast du nochmal gekämpft. Ich habe nicht aufgegeben, nein. Woher hast du die Kraft und den Willen dazu genommen? Ist es nicht. Vielleicht liegt es daran, ich habe Arzthelferin und Krankenschwester gelernt. Mein Mann war Polizeibeamter. Ich weiß es nicht. Vielleicht lag es an unserem Willen, an unserer Kraft. Die hatten wir beide. Wir haben immer gesagt, wir kämpfen bis zum Letzten mit allem. Und das hat er auch bei seiner Krankheit. Aber er hat auch dann zum Schluss immer gesagt, wenn du nicht wärst, dann wäre ich schon nicht mehr. Also... Ihm war ja klar, dass er auch eine tödliche Erkrankung hat. Ja, aber er hat immer noch bis zum Schluss gehofft, dass er es schafft. Aber er ist dann ins Koma gefallen und dann ging auch nichts mehr. Und dann musste ich entscheiden, mit den Ärzten zusammen, was passiert. Und was genau hast du denn entschieden? Was wurde abgestellt? Das Lösen von den Maschinen. Bitte? Er war nur noch am Beatmungsgerät und im Koma. Und dann haben 12 Ärzte entschieden mit mir, dass wir es abstellen. Ja. Da warst du dabei. Ich hab's gemacht. Du hast auch den Knopf betätigt? Ja. Ja. Und wie lange hat es gedauert, bis er dann gestorben ist? 1 Minute und 30. Dann ist er erstickt. Ja. Aber es war... Das ist eben das, was ich aber jetzt in meiner Situation vor Augen habe. Das ist auch das, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht an Maschinen liegen. Aber das kannst du alles per Patientenverfügung dokumentieren. Habe ich auch gemacht, ja. Ich habe auch zu meinen Eltern gesagt, für die ist das natürlich das Allerschlimmste. Ich wollte nochmal sagen, dass ich hohen Respekt davor habe, was du getan hast und ich das sehr richtig finde, dass du das getan hast. Ja, ich habe das natürlich auch mit seinen Eltern abgesprochen. Also ja. Ganz klar, ne? Die gehörten dazu, obwohl die jetzt gar keinen Kontakt mehr zu mir haben, warum auch immer. Da ist so Familienstreit dazwischen gekommen. Und auch wenn man weiß, das ist der Wille des Angehörigen, so ist es dennoch ein ganz schwerer Schritt, dann diese Maschine abzustellen. Ja, vor allen Dingen, der Arzt sagte immer, sie müssen ihm vorher sagen, sie kommen alleine klar. Ich komme mit dem, wir haben einen Hund. Also das ist das Einzige, was wir noch haben. Sie müssen ihm sagen, loslassen, er muss loslassen. Aber da lag er doch schon im Koma. Ja, aber er hat immer so Wachphasen zwischendurch, haben die ihn wach gemacht. Und da musste ich ihm das sagen. Ich musste sagen, ich komme alleine klar und du sollst gehen, du musst gehen. Geht's dann besser? Und das ist das Schlimmste, das ist das Allerschlimmste, was du einem Partner sagen musst. Aber ich habe das geschafft, irgendwie. Respekt. Großen Respekt. Und jetzt ist ich selber da. Jetzt sitzt du selber da. Noch eine Frage. Hast du den Eindruck gehabt, dass er das dann doch verstanden hat? Dass du ja. Hat meine Hand immer gedrückt. Also er hat meine Hand immer gedrückt. Ich denke schon. Und der Arzt sagt auch ja. Weil er nur bei mir reagiert hat in diesen Wachphasen. Ne? Möchtest du jetzt bewusst alleine zu Hause sein? Ja. Also bewusst, ich habe Freunde, die da sind und meine Eltern natürlich, ne? Na, ich meine, die Alternative, in ein Hospiz zu gehen, wäre für dich nicht interessant, oder? Ist ist angeboten worden, ne? Mhm. Aber solange wie es geht, will ich es halt zu Hause schaffen, ne? Mhm. Hast du ein Beatmungsgerät zu Hause? Ein Notfallset habe ich. Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade die Andeutung gemacht, du hättest alles schon geregelt. Was hast du geregelt? Beerdigung, Grab, Sarg, Urne, alles. Das heißt, das hast du dir selbst ausgesucht? Habe ich alles selbst ausgesucht, ja. Was für einen Sarg willst du? Einen ganz normalen, weil ich ja dann verbrannt werde. Mhm. Habe ich mir eine schöne Urne ausgesucht. Mhm. Ja. Ich stelle mir das gerade, ich weiß gar nicht, ob ich es mir wirklich vorstelle. Makaber, ja. Also ja. Eigentlich, wenn du es einem anderen erzählst, ist es ganz makaber. Nein. Ich finde es nicht makaber. Ich versuche mich nur reinzuversetzen, was das für ein Gefühl ist, wenn man da steht und sucht die eigene Urne aus. Ja, ich habe das auch zum Schutz meiner Eltern gemacht. Ich habe gedacht, nee. Ja, verstehe. Die Leute, Oma und Opa, letztes Jahr gestorben und nochmal soll mein Vater da stehen und denken, was würde meine Tochter gerne wollen. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, so lange wie ich das kann und das noch schaffe, habe ich das alles gemacht. Und ich habe es jetzt alles fertig. Ist dir das schwer gefallen, das zu tun? Nee, gar nicht mal. Irgendwie ist das so ein Gefühl gewesen, so, jetzt hast du alles, kann es passieren, du weißt, wo du hinkommst, du hast dein Plätzchen. Mhm. Hast du die Einzelheiten der Trauerfeier auch festgelegt schon? Ja, habe ich auch. Wie soll das sein? Ich möchte eine ganz normale Trauerfeier haben, wo die Urne halt nur da steht, kein Sarg, nur die Urne. Mhm. Meine besten Freunde, die kommen möchten, Verwandte. Mhm. Und alle sollen nur nicht zu viel weinen. Das sagst du jetzt so. Ja. Das ist dein Wunsch. Das ist oft der Wunsch von Menschen, die, ja, die bald sterben, aber das ist natürlich dann in dem Moment für die Angehörigen nicht zu erfüllen. Nee, das kannst du nicht vermeiden. Ich habe es ja auch versucht. Also das geht einfach nicht. Also bei manchen Sachen geht das nicht, ne? Ist das eine kirchliche Beerdigung? Nee, ich habe so einen freien Sprecher. Mhm, mh. Weißt du, was der freie Sprecher sagen wird über dich? Ich habe einiges meiner Mutter angedeutet, was er ansprechen soll. Mhm. Aber ansonsten überlasse ich das meiner Mutter dann. Ja. Weil da denke ich mal, sollte jemand urteilen, der... Ja, ja. Ich kann ja nicht die Rede da vorschreiben, ne? Also irgendwie ist das auch nicht, will ich auch nicht. Es soll ja auch jemand anderes über mich urteilen oder denken, ne? Wichtig ist auch immer so die Überlegung, welche Musik gespielt werden soll. Hast du das auch festgelegt? Ja, ein Lied. Ein Lied habe ich festgelegt. Das ist Spiel mir das Lied vom Tod. Mhm. Und ansonsten habe ich meinen Eltern freigestellt. Drei soll man ja immer machen. Mhm. Zwei habe ich meinen Eltern freigestellt. Mhm. Ich muss es zwischendurch nochmal sagen, du wirkst erstaunlich optimistisch fast schon. Und so fast fröhlich. Fröhlich will ich nicht sagen, aber so vital. Ja. Also nicht nur bezogen auf deine Stimme, sondern auch auf deine Stimmung. Ja, aber ich habe auch Heulphasen ohne Ende, die habe ich auch, ne? Mhm. So, die gibt's auch. Also, da sitze ich nächtelang da und denke, oh Gott, endet das jetzt alles, ne? Genau, du hast gerade gesagt, ganz am Anfang unseres Gesprächs, du wolltest denen Mut machen, die in einer ähnlichen Situation sind. Ja, dass sie wirklich bis zum Schluss durchhalten, dass sie nicht vorher aufgeben. Warum sollten sie das tun? Tag noch genießen können und wenn sie nur rausgucken können und die Sonne sehen oder so. Daran hast du große Freude? Ja. Ja. Wie verbringst du deine Tage? Ja, im Moment nicht besonders viel. Ich liege halt viel, wenn es mal schön ist und es geht einigermaßen so von der Luft und vom Laufen her, halt durch die Lähmungen halt, dann ist mir viel dran gelegen, auf den Friedhof zu gehen. Da gehe ich also unheimlich viel hin. Zu deinem Mann? Ja. Ja. Und dann spreche ich mit ihm. Nimm den Hund mit. Gibt es solche Überlegungen, dass du denkst, ich bin bald bei ihm? Ja, viel. Glaubst du, dass du bei ihm sein wirst? Dass ich da irgendwo ihn treffe, ja. Mhm. Ich denke, der wartet da irgendwo oben oder unten oder wo man auch immer ist. In gewisser Weise ist das ja schon ein großer Trost. Ja, naja. Das heißt, du hast keine Angst? Nee, Angst vorm Tod selber nicht. Aber vom Sterben? Ja. Eventuell vom Sterben? Ja. Wenn es zu dramatisch wird? Ja, auf die Art und Weise halt, ne? Mhm. Wenn ich jetzt in ein Koma fallen würde und meine Eltern müssten entscheiden, die Maschinen und so, da hätte ich keine Angst vor. Da würde Aber eben, wenn du alleine zu Hause bist oder auch wenn einer da ist und du erstickst oder so, dann ist schon schlimm, weil ich unseren Patienten halt auch kenne, ne? Mhm. Ja, verstehe. Da weiß man schon, wie das ist, ne? Also ich glaube, dass das sehr gut gelungen ist, dass du Menschen Mut machen kannst, nämlich durch deine Art, Silke, durch deine Art, wie du damit umgehst. Ja, und ich denke mal, ich hoffe, es hilft jemandem, dass er wirklich nicht zu früh aufgibt. Also den Gedanken wird wahrscheinlich jeder haben, der todkrank ist und sagt, so, ich mache jetzt Ende oder so. Mhm. Aber er soll bis zum Schluss durchhalten. Also er soll allen Mut zusammenreißen und wirklich kämpfen. Ich muss ja sagen, ich spreche ja oft hier in dieser Sendung mit sehr schwer kranken Menschen oder auch mit Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben. Und bin in der Regel sehr erstaunt und sehr beeindruckt von der Kraft, die doch dann immer noch in den schwerkranken Menschen drinsteckt. In dir ja jetzt auch. Das finde ich schon sehr respektabel und sehr toll. Ja, aber ich glaube, wenn du die auch nicht hättest oder wenn ich keinen Spaß mehr machen könnte, und manche lachen auch noch drüber, wenn ich sage, ich kriege keine Luft und dann mache ich nur Witze oder so, dann lachen manche und dann sagen sie, ich will eigentlich gar nicht lachen, aber du bringst einen einfach lachen, wie du das dann rüberbringst. Ja, sage ich, aber soll ich euch jetzt hier allen einen vorheulen immer? Das hilft ja auch nicht. Es ändert ja nichts an der Situation. Du kannst auch nicht weglaufen davor. Du musst dich ja auseinandersetzen damit, ne? Also, ich überlege jetzt gerade was. Ich überlege gerade eine absurde Formulierung, Silke. Ja. Aber ich spreche es jetzt mal aus. Ich wünsche dir, dass du ins Koma fällst. Weil es deinem Wunsch entsprechen würde. Ja. Ist das richtig gesagt? Das ist richtig. Dann kriege ich es nicht mehr mit und dann geht es laut der Verfügung wirklich so. Und dann bin ich bei ihm. Und habe eben keine Schmerzen mehr und keine Ängste mehr und nichts mehr. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben noch, wenn auch nur übers Telefon. Ja. Das ist eine große Bereicherung. Das freut mich sehr und ich freue mich auch, dass so viele tausend Menschen dich noch haben auch hören können jetzt. Ja, und ich höre dich ja auch so oft und so gerne und ich habe immer gedacht, ja gut, jetzt ist dieses Thema, aber ist ja egal, jedenfalls haben wir mal schön gesprochen. Ne? Von Herzen, alles das Beste für dich, das wünsche ich dir. Dankeschön, Lumian. Alles Gute. Danke. Tschüss. An dein liebes Team. Ich richte es gerne aus, vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss, Silke. Ciao. 0800 220 50 50 31 haben wir, 131 gleich und hier ist Dorte oder Dörte. Hallo, Dorte? Ja, hallo, Dorothee, genau. Dorothee, entschuldige. Ja. Mit sehr schlechter Leitung. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Mann, wir versuchen das mal, wenn es nicht klappt, dann müssen meine Kollegen in der Regie sagen, wir rufen dich nochmal an. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, das ist ein größeres Problem und zwar habe ich ein Kind und der Vater wollte, der war in einer Beziehung und wollte, dass ich abtreibe. Und das habe ich nicht gemacht. Konnte ich nicht. Ja. Wann war diese Situation? Als ich schwanger war. Ja. Das ist jetzt so 5 Jahre her. Ah ja. Der Vater wollte, dass du abtreibst. Du hast es nicht gemacht. Du hast Nein. das Kind bekommen. Ja, genau. Wie geht es dem Kind? Gut. Das Kind ist jetzt dann schon 5 Jahre alt. Nee, knapp 4. Knapp 4. Ja, und er lebt in einer Beziehung, hat Kinder. Und ja, seine Freundin weiß halt nicht, dass es dann noch ein anderes Kind gibt. Wie war denn das damals? Er hat dich unter Druck gesetzt, du sollst abtreiben? Ja. Nein, nicht unter Druck gesetzt, hat nur gesagt, das wollte er nicht. Und Ach so. Ja. Und hat er sich dann von dir getrennt oder wie ging das weiter? Das war keine Trennung, das war eine Affäre. Ja gut, aber von einer Affäre kann man sich auch trennen. Ja, natürlich. Genau so war es. Also danach gab es keinen Kontakt mehr zwischen euch beiden? Ich habe einmal angerufen nach der Fruchtwasseruntersuchung und habe gesagt, was ist wert. Und dann... Was wurde es denn? Ein Junge. Ja. Und dann eben auch 3 Tage nach der Geburt. Hast und du hab gesagt, dass er da ist. Und wie hat er da reagiert? Hast du ihn angerufen? Ja, er hat nur gesagt, Scheiße. Was hat er gesagt? Scheiße? Ja. Nachdem du gerade den Jungen bekommen hattest? Genau. Hat er Scheiße gesagt? Das ist ja unfassbar. Ja. Und dann habe ich gesagt, du kannst gerne kommen, den Jungen dir ansehen. Das hast du noch gesagt, nachdem... Und wir müssen reden, melde ich. Mhm. Und das hat er nicht getan. Bis heute nicht? Damals nicht, nee. Und dann habe ich eben viel überlegt, soll ich ihn in Ruhe lassen, soll ich nicht. Und auch wegen den Zahlungen, also wegen Alimenten, soll ich drauf verzichten, was soll ich tun? Was hast du getan? Ich habe nach 4 Monaten bin ich zum Jugendamt und habe halt gesagt, dass er der Vater ist und die haben ihn dann angeschrieben. Mhm. Allerdings nicht um das seine Privatadresse, sondern halt anders. Mhm. Will ich jetzt nicht sagen, wie, aber ist ja egal. Ja. Jedenfalls hat er sich dann gemeldet. Und zahlt er? Ja, der ist natürlich total aus dem Häuschen gewesen. Mhm. Der war dann auf den Gleisen gestanden. Und der Zug kam dann auf dem Nebengleis. Wie bitte? Nachdem das Jugendamt gesagt hat, hier Bursche, jetzt zahlen Sie? Der war mittlerweile dann auf den Schienen, ja. Wollte er sich das Leben nehmen? Er wollte sich das Leben nehmen. Was ist denn das für ein Idiot? Naja, Entschuldige, Idiot ist er eigentlich nicht. Und dann stellt er sich auf die falschen Gleise auch noch. Ja. Das heißt, er wollte ich bin aber froh, dass das nicht. Ja, natürlich, hat. Natürlich. Aber damit könnte ich nicht leben. So hat er dir das erzählt? Oder woher weißt du das? Er hat es mir erzählt. Das heißt, da gab es dann nochmal Kontakt danach? Ja, selbstverständlich. Wir sind dann zum Jugendamt gegangen, haben uns dort getroffen. Und auf dem Jugendamt hat er diese Story dir erzählt mit den Gleisen? Nee, vorher. Vorher, wir haben uns kurz in einem Café getroffen. Er stand auf den falschen Gleisen. Was wollte er dir damit sagen? Dass er sich nochmal überlegt hat, beziehungsweise der Zug ist an ihm durchgefahren und ja, wie auch immer, so hat er es mir erzählt. Von meiner Seite aus gerade nur Verachtung für diesen Typ. Nur Verachtung. Was für eine Flasche und was für ein Idiot. Mhm. Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge heute ist der, dass er alle paar Monate vorbeikommt und das Geld bringt. Mhm. Das macht er aber ordentlich. Da kommt doch alles dann. Nee, jetzt ist er so 1000 im Rückstand. Ach so. Hat er genug Geld? Ob er genug Geld hat, das weiß ich nicht. Naja, ist es ein eher armer Mann oder ist es so normal? Ich würde sagen normal. Okay, dann hätte er das Geld also. Mhm. Da geht's um rund 200 Euro im Monat, ne? Wie ist das denn, wenn er dann vorbeikommt? Ja, er mag das Kind natürlich schon gern, seinen Sohn, aber für ihn ist die Situation furchtbar. Er kann mit niemand drüber reden. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ja, aber ich habe Mitleid mit ihm, das ist ja das Verrückte. Warum? Ich habe jetzt auch, ich ziehe da jetzt auch ein bisschen. Wie? Weil ich habe furchtbar Angst, die Sache könnte rauskommen. Wieso hast du denn Angst davor? Lass weil ich will nicht sein Leben zerstören. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Doch, jetzt wirklich. Du willst nicht sein Leben zerstören. Ja. Mit eurem Kind. Was ist denn das für eine Formulierung? Ja, wie soll ich es formulieren? Dann würden ja andere Kinder auch noch leiden, wenn das alles rauskäme. Da muss er sein Leben neu organisieren. Da muss niemand letztendlich drunter leiden. Wie verhält er sich denn, was ich gerade noch fragen wollte, wie verhält er sich denn deinem, ich sag eigentlich deinem, weil mir das gar nicht über Lippen geht, eurem Kind, dem Kind gegenüber, wenn er kommt? Ja, er ist lieb. Ja, natürlich, er mag ihn ja auch oder hat ihn lieb, wie auch immer. Aber ich habe mal mit einer Ärztin drüber gesprochen und die hat halt gesagt, ja, verzichten Sie auf das Geld, lassen Sie ihn ziehen, lassen Sie ihm sein Leben leben und jo. Wie alt ist er? Ich sag jetzt, Mitte 40. Mitte 40. Mhm. Mhm. Wieso hast du jetzt gerade Angst, dass das auffliegt? Ja, weil seine Familie dann zerstört ist. Aber warum hast du gerade Angst, dass es jetzt auffliegt? Oder? Ja, weil ich jetzt hier anrufe. Ach so. Wie viele Kinder hat er, sagst du? 2. Wie alt sind die? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Na, sind die so aus dem Gröbsten raus oder sind die noch kleiner? Die sind mittelmäßig, ja. Mittel. ich verstehe wirklich dein großes Herz nicht, Dorothee. Verstehst du nicht? Nee, das verstehe ich wirklich nicht. Was hat der Mann dir angetan? Der sagt Scheiße, nachdem du ein gesundes Kind zur Welt gebracht hast. Ja, und ein wunderhübsches dazu. Und ein wunderhübsches dazu. Der will sich das Leben fast nehmen, weil er Alimente zahlen muss. Mhm. Also, nee, stell dir mal vor... Nicht, weil er Alimente zahlen muss, sondern einfach, weil... Weil die Situation... Er Angst hat, dass es rauskommt und dass er, weil er eben an seinen Kindern so furchtbar hängt. Mhm. Aber er wäre nicht der erste Mann, der auch noch außerehelich ein Kind hat. Ich denke auch, dass wir bestimmt nicht die Ersten sind, denen sowas passiert, aber... Nee. Und alles kann man regeln. Stell dir mal vor, das erfährt dein Sohn irgendwann. Es ist ja das. Ich muss auch an meinen Sohn denken und was für eine furchtbare, blöde Situation das ist. Finde ich auch. Um nicht zu sagen, eine Scheißsituation. Das finde ich auch. Um zu sein, das verheimlicht worden ist. Ne? Ja, das finde ich und auch. Und ich habe keine Lust, dass der mal einen Knacks bekommt. Und deswegen rufe ich an, weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich sagen, verpiss dich, es hat eh keinen Sinn. Oder steh endlich dazu, mach reinen Tisch. Also, ich finde natürlich, dass er die verdammte Pflicht hat, auch dich finanziell zu unterstützen. Das ist nun mal euer Kind. Ja. Du kannst ihn natürlich nicht dazu zwingen, in seiner Familie reinen Tisch zu machen. Das geht Nein, natürlich das nicht. Nein, kann ich nicht. Und aber fordern könnte das man das... Das liegt mir auch fern, dass ich da anrufen wird oder was weiß ich. Ne? Das genau. Das geht mich ja nichts an. Aber was du auf jeden Fall von deiner inneren Haltung her hinkriegen könntest... dass du beileibe keine Angst haben musst, dass das auffliegt und dass da irgendeine Familie dann kaputt geht. Ja, oder dann, dass sie vor der Tür steht, oder? Nein, das wirklich nicht. Das wirklich nicht. Dann müssen sich die Dinge neu regeln. Das wird nicht schön, aber das ist seine Pflicht, ist das. Der Kerl ist über 40 Jahre alt. Mhm. Der hat mit dir ein Kind gezeugt und hat zwei andere Kinder gezeugt. Mhm. Und dann muss man auch Manns genug sein, dieses richtig zu arrangieren und zu organisieren, wie das tausend andere auf der Welt, Millionen andere auch tun. Mhm. Also nimm bitte keine Rücksicht auf diesen Mann. Mhm. Wichtig ist das Kind und wichtig bist du. Ja, aber stell dir mal vor, da tut sich wirklich mal was anderes. Nein, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Das darf kein Druck sein. Und der darf, wenn da auch nur ansatzweise dich damit unter Druck setzt, ich meine, der hat so schon bei mir völlig verschissen, aber dann wäre es noch schlimmer. Dieses darfst du nicht denken. Das darfst du nicht denken. Und wir wollen mal ganz radikal denken. Mhm. Dann ist es sein Bier. Dann ist es sein Bier und er trägt allein dafür Verantwortung. Nicht du. Und schon gar nicht euer hübscher Junge. Ja, unheimlich süß. Aber ja, was soll ich ihm jetzt sagen, wenn er wiederkommt und... Und? Soll ich ihm sagen, du musst jetzt endlich reinen Tisch machen, oder? Du kannst die... So du geht's nicht weiter, du musst auch in die Zukunft von dem kleinen Ding... Ja, klar, die Forderung kannst du stellen, klar. Und dann muss man gucken, wie er reagiert. Du kannst ihm nicht dazu... Ja, oder was würdest du sagen, was ich tun soll? Ja, natürlich, das hätte ich schon längst gemacht an deiner Stelle. Natürlich, was soll die ganze Heimlichtuerei? Dorothee, ich glaube, das war gerade sehr, sehr anstrengend, auch für unsere Zuhörer mit der gestörten Leitung. Ja, das jetzt gleich, nee, da kannst du nichts mehr. Ehe das jetzt gleich wieder passiert. Ich habe dir meine grobe Meinung gesagt. Mhm. Wir rufen dich jetzt aber gleich nochmal an und dann können wir im Hintergrund nochmal ein bisschen Ruhe reden, okay? Ja. Gut, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, gut, danke. Alles Gute. Tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, jetzt muss ich euch leider noch eine traurige Mitteilung sagen. Und zwar geht es um Sarah. Ihr erinnert euch, dass Sarah vor einiger Zeit bei mir in der Sendung war, die ein Kind erwartet mit Trisomie 21, was man früher Mongoloid nannte. Das war hochdramatisch. Der Freund hat sie unter Druck gesetzt und hat gesagt, so etwas hätte man früher vergast und hat sich dann getrennt von Sarah. Und Sarah war ja dann noch einmal hier auf dem Sender und hat gesagt, dass sie das allein jetzt durchzieht und wir haben ihr all die Daumen gedrückt, dass es dann noch klappt und dass sie die Kraft dazu hat. Aber uns erreichte nun die traurige Nachricht, dass Sarah ihr Kind verloren hat. Und sie bedankt sich, sie bat mich, euch das auszurichten. Sie bedankt sich sehr für den Zuspruch und für den Mut, den ihr, viele von euch, ihr habt zukommen lassen. Und also ich soll auf jeden Fall dieses Dankeschön ausrichten und euch auch jetzt auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Leider hat Sarah ihr Kind verloren. So, jetzt machen wir weiter mit Robert. Und Robert ist 35. Guten Morgen, Robert. Ja, hallo, Domian. Robert. Grüß dich, servus. Um was geht's denn bei dir? Ja, also wenn ich so mal die ganzen Probleme höre, ist natürlich meins ein kleines Problem. Leg mal los. Aber, okay, also ich bin 9 Jahre mit meiner Frau zusammen. Mhm. Und wir haben vor 2 Jahren geheiratet. Und das Problem ist halt, seitdem unser Sohn zur Welt gekommen ist, läuft sexuell und auch in der Beziehung gar nichts mehr. Wie alt ist denn der Sohn jetzt? Der ist jetzt 2 Jahre. Also vor 2 Jahren geheiratet und vor 2 Jahren das Kind bekommen? Genau. Ja. Und seitdem läuft nichts mehr. Willst du nicht mehr? Doch, ich schon. Aber sie nicht? Aber sie nicht. Gar nicht mehr? Sie gar nicht mehr. Das heißt, ihr habt seit 2 Jahren nicht mehr miteinander geschlafen? Richtig. Wie erklärt sie das? Ja, sie erklärt das eigentlich gar nicht weiter. Sie blockt halt alles ab und auch wenn ich so Annäherungsversuche mache, weiß ich nicht, sie ist halt wie so ein Stock. Das heißt, ihr habt noch kein Mal versucht, da sehr offen und ehrlich drüber zu sprechen? Nein. Hast du dich nicht getraut, sie mal gezielt anzusprechen? Naja, so ein richtiges Gespräch ist eigentlich in letzter Zeit auch nicht mehr möglich. Ich sag mal so, in letzter Zeit ist es so, ich bin zurzeit bei meinen Eltern. Du oder ihr? Ich bin bei meinen Eltern. Mhm. Warum? Weil wir einfach gesagt haben, wir brauchen eine Auszeit. Ach so, also es geht also über die sexuellen Probleme hinaus. Ja, richtig, weil ich einfach das Gefühl habe, sie klammert zu sehr und ich bleibe einfach auf der Strecke. Von wem ging denn dann die Entscheidung aus, dass du erstmal aus dem Haushalt rausgehst? Die Entscheidung ging eigentlich von ihr aus. Sie fand das eine gute Idee, aber ich im Endeffekt auch. Weil ich sag mal so, ich kann keinen Stein lieben. Es muss ein bisschen was von ihr rüberkommen, aber es kommt nichts mehr. Das ist eine krasse Aussage. Ich kann keinen Stein lieben. So ein Gefühl hast du bei deiner Frau? Ja, das also glaube ich. Du sagst, sie klammert, aber sie gibt nichts zurück. Oder genau, wie verstehe ich das? Ich habe einfach das Gefühl, dass ich komplett in der Beziehung auf der Strecke bleibe. Sag mal ein paar Beispiele, damit mir das noch klarer wird. Beispiel, dass wir zum Beispiel kaum Interessen miteinander haben. Also sei es miteinander irgendwo mal hingehen, irgendwelche Freunde treffen. Da macht sie halt so immer so ihr Ding. Und einige Leute, die kennen sie überhaupt nicht. Die wissen zwar, dass ich eine Frau habe, aber die wissen halt nicht, wer es ist. War das denn, bevor das Kind zur Welt gekommen ist, war das anders? Da war es ein bisschen anders. Ich meine, Das fing da schon an. Es fing da schon an. Ich meine, dass sie ein bisschen Schwächecharakter ist, das wusste ich schon. Aber dass ich da komplett auf der Strecke bleibe aufgrund des Kindes, das habe ich mir nie gedacht und auch nie gewünscht. Komplett auf der Strecke bleiben heißt ja auch, dass sich der Partner überhaupt nicht für dich interessiert. Genau. Sie ist kein Interesse da. Und sie zeigt auch kein Interesse jetzt, wenn ich jetzt irgendwo bin und wenn ich jetzt bei meinen Leuten 2, 3, 4, 5 Wochen bin, das würde sie kaum interessieren. Wie geht sie denn mit dem Kind um? Sehr mütterlich. Also sehr mütterlich? Ja. Da musst du dir keine Sorgen machen? Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Aber du bist ihr völlig egal. Ja, das Gefühl habe ich, genau. Wäre es ihr auch egal, wenn du jetzt irgendwie fremdgehen würdest? Ich glaube im gewissen Sinne schon. Ja, ja. Das spricht ja nun sehr gegen, also es spricht nicht für die Ehe mehr. Richtig, genau. Du bist jetzt bei deinen Eltern, sagst du? Ja. Telefoniert ihr denn ab und zu? Ja, wir haben vorhin miteinander gesprochen und ich habe da gesagt, wann ich da nach Hause komme. Ich habe zurzeit Urlaub und habe gesagt, ich komme dann morgen nach Hause, weil ich ja nächste Woche wieder arbeiten muss. Und ja, wann du kommst, ist mir egal. Also ziemliche Gleichgültigkeit. Also das klingt so, als wäre der alles egal. Ja. Interessiert die sich, fragt die schon mal, was machst du beruflich? Was ich beruflich mache? Ja. Lagerarbeiter. Okay. Fragt die schon mal irgendwie nach, so wie war es denn bei der Arbeit, von Kollegen, irgend sowas? Ja, so Arbeitsgespräche, die finden selten statt, also. Über was habt ihr euch denn, als du dann noch zu Hause warst, was habt ihr denn da überhaupt geredet, über was? Tja, eigentlich, belanglose Sachen, fast nichts. Mhm. Welche Gefühle hast du denn für deine Frau? Also ich muss mal ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, der eigentlich immer an das Gute des Menschen glaubt und immer noch eine Chance gibt. Mhm. Und das war noch nicht so die richtige. Ein bisschen Gefühl ist noch da, aber ich bin in letzter Zeit auch ein bisschen abgestumpft. Also es ist nicht mehr ganz so, wie es war. Verstehe. Nach 2 Jahren ist das ja auch verständlich. Ja. Wenn das 2 Jahre so gelaufen ist, dann ist das auch schon hart. Das hält man auch nicht aus. Genau. Wenn du jetzt sagen würdest, ich trenne mich, was glaubst du, wie sie reagiert? Also ich denke mir, dass sie im ersten Moment sagen würde, ja, okay, alles in Ordnung, aber in einem halben Jahr würde ihr vielleicht der Gedanke kommen, sie würde große Krokodilstränen weinen und vielleicht das bereuen. So denke ich. Mhm. Aber zunächst würde sie erstmal sagen, okay. Ja. Seid ihr eigentlich in diesen letzten 2 Jahren, gab es auch keine Zärtlichkeiten, wenn schon keine Sexualität, auch keine Zärtlichkeiten? Nein. Gar nichts. Nein, keine Zärtlichkeiten. Also ich mache immer so Annäherungsversuche, ich möchte schon die Zärtlichkeiten, aber von ihr kommt da wirklich nichts rüber. Also nicht mal ein bisschen kuscheln oder streicheln? Nein. Küsschen? Nein. Genau das ist das, was ich vermisse. Aber ihr habt noch zusammen in einem Zimmer geschlafen? Ja. Das schon? Ja. Aber wie Bruder und Schwester? Genau so ist es. Mhm. Oh, das klingt nicht gut, Robert. Das klingt nicht gut. Und sie redet nichts, sie sagt nichts. Genau so ist es. Sie begründet nicht, warum ja, sie so richtig. Ist. Ja, richtig. Das Gespräch fehlt. Das Wichtige ist eigentlich, dass man miteinander redet. Mhm. Aber das ist absolut, was da fehlt. Mhm. Ich würde an deiner Stelle fordernd auftreten bei ihr jetzt. Nach dem Motto, wir müssen sprechen. Mhm. Wenn wir nicht sprechen, wenn du nicht erklärst, was los ist, vielleicht kann ich Robert ja auch noch was verändern. Aber du musst es mir sagen. Ich möchte auch was verändern. Ich arbeite auch dran. Ich möchte auch was verändern. Aber genau sie muss mit mir reden. Genau so ist es. Richtig. Genau. So, und dann musst du ihr sagen, wenn das nicht möglich ist, wenn sie das nicht macht, nicht will, dann gehst du. Ja. Es so schwer, wie es ist, aber da hängt halt immer auch ein Kind dran, ne? Es hängt immer noch ein Kind dran. Deswegen wäre natürlich in diesem Fall auch, wie wir vorhin den Fall auch schon hatten, auch nochmal die Chance, zu einer Eheberatung zu gehen. Mhm. Aber so wie du sie schilderst, habe ich die große Sorge, dass sie da gar keine, dass sie sich das gar nicht traut oder gar nicht mitmachen will. Ein Vorschlag ist es auf jeden Fall wert, dass du ihr das auch vorschlägst. Über die Sache Eheberatung haben wir schon gesprochen und da sagt sie schon, sie wäre dazu bereit, um das mal mitzumachen. Ja. Aber okay, wäre die letzte Möglichkeit, würde ich vielleicht auch machen, aber so sehr viel Hoffnung lege ich da nicht rein. Ja gut, aber das musst du dann schon mitmachen, Robert. Ich mache das auch mit, ja, natürlich. Dann, okay, wenn sie da zumindest ein Signal gesendet hat, dann mach das doch. Weißt du, und wenn dabei herauskommt, dass es nicht mehr mit euch beiden geht, dann weißt du aber wirklich auch, woran du bist. Mhm. Und wenn vielleicht noch eine kleine Chance besteht, etwas zu bereinigen, umso besser, dass die Ehe gerettet werden kann. Aber dann macht es. Ja, ich mach das auch. So, du kriegst von uns gleich eine Adresse, wo die nächste bei euch in der Nähe ist. Alles klar. Ja, wir rufen dich gleich wieder an, Robert, und ich wünsche dir alles Gute. Okay, ich danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, nächste Woche haben wir natürlich auch wieder ein Thema. Nächste Woche ist übrigens die letzte Woche vor unserer diesjährigen Sommerpause. Aber die Woche ist eine ganz normale Woche und das heißt auch mit einem Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema heißt nächste Woche, mein Leben ist nicht normal. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ungewöhnliche Dinge tun, die einen ungewöhnlichen Körper haben oder die durch äußere Umstände zu einem ungewöhnlichen Leben gezwungen sind. Ich bin sehr gespannt. Mein Leben ist nicht normal. So heißt das Thema. Und wenn ihr euch anmelden wollt, dann macht das sehr gerne unter domian@wdr.de. Mein Leben ist nicht normal. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der nächsten Woche. Jetzt weiter mit der freien Themennacht, wie immer freitags. Und ich begrüße herzlich die Heike. Und die Heike ist 49. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Heike. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Gewalt in der Familie. Und zwar, erstmal möchte ich was sagen. Ja. Es tut mir so leid für die Sarah, dass sie ihr Baby verloren hat. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wie es in ihr aussieht. Ich habe mit 39 ein Kind bekommen und hatte Angst, ein Kind zu bekommen, was krank ist. Mhm. Und wenn ich das jetzt höre, wirklich, ich war gerade verzweifelt. Mhm. Also bitte an die Sarah den Gruß, du schaffst es. Du kriegst bestimmt noch mal ein Baby und das ist vielleicht gesund, also nicht. Mhm. Auch die anderen Kinder sind schön und toll. Das ist sehr nett, dass du sagst, Heike. So, jetzt kommen wir zu deinem Thema Gewalt in der Familie. Du bist, ja. Du bist betroffen. Ja, nie, anders. Ich habe mein Kind geschlagen. Meine Tochter ist 10 Jahre alt. Du hast dein Kind geschlagen? Ja, in der Öffentlichkeit. Wann? In den Osterferien. Bei uns gibt es immer so einen Ferienspaß. Da habe ich sie hingeschickt. Mhm. So. Und dann habe ich gesagt, ich hole sie ungefähr eine halbe Stunde später ab. Mhm. Bitte lass meine Tochter hier oben warten. Es ist eine ganz offene Fläche. Jeder kann da reingucken. Da passiert auch nichts. Ich bin eine ganz besorgte, verrückte Mutter. So. Ja. Und dann hat aber die Betreuerin gesagt, deine Mutter ist immer noch nicht da und du fährst jetzt mit mir nach Hause. Obwohl ich mein Kind eingebürgert habe, fahre niemals mit fremden Leuten nach Hause. Mhm. Aber sie ist mit der Betreuerin gefahren. Ja. Die ich aber nicht kannte, nur von diesem einen Mal. Ja. Dann komme ich dahin, mein Kind war weg. Wo ist mein Kind? Ich war wirklich in dem Moment eine Furie, das gebe ich auch zu. Mhm. Ich sage, wo ist mein Kind, wo ist mein Kind? Ist nicht da. Die ist nach Hause gefahren worden. Ich in die Stadt gerast, habe mein Kind gesucht. Ich hatte wirklich Angst. Mhm. Passiert etwas in meinem Auto? Klar, Spätgebärdende sind ein bisschen besonders. Glaube ich. Ja. Ich komme da runter, sehe mein Kind wohl behütet, anstatt das Kind in die Arme zu nehmen, zu sagen, oh toll, du bist ja da, dir geht's gut. Habe ich eine Ohrfeige gegeben. Hast du ihr eine Ohrfeige gegeben? Mhm. War diese Betreuerin, die Frau, auch noch dabei? Ja. Ja. Wie hat die denn reagiert? Was hat die gesagt? Sie stand 15 Meter von mir weg. Ich habe mit der überhaupt nicht geredet. Ich habe sie keines Blickes gewürdigt, weil ich das so unverschämt fand. Ich hatte ihr doch zuvor gesagt, bitte, ich hole sie ab, aber etwas später. Mhm. Und die Gruppe war auch nachher noch lange offen. Mhm. Wobei die Frau wahrscheinlich das nur gut wollte und hat nicht richtig zugehört vielleicht. Dass, nein, aber ich habe überreagiert. Du hast überreagiert, ja. Ganz genau. Wie hat das Ende vom Lied ist, ich wusste es ganz genau, ich bin sofort zu meiner Nachbarin und das ist eine alte Dame von 80 Jahren. Ich sage, die ruft jetzt das Jugendamt an und das ist genau passiert um mir. Oh, also diese Betreuerin hat das Jugendamt angerufen? Sofort. Sofort? Sofort. Und was hat das für eine Folge dann? Das kann ich dir sagen. Mein Kind kommt ein paar Wochen später von der Schule nach Hause und sagt, Mama, ich wurde aus der Klasse gerufen, das Jugendamt ist in der Schule gewesen. Und die Lehrerin wurde rausgerufen. Und dann haben sie mit dem Kind gesprochen, was da gewesen wäre. Mhm. Und das Kind hat gesagt, meine Mutter hat mir zwar eine Ohrfeige gegeben, ich meine nicht von oben herab, ich habe einen Klaps gegeben, ich weiß das. Mhm. Aber jeder Klaps ist zu viel, das weiß ich auch. Mhm. So, das macht man nicht. Trotzdem, ich war überbesorgt. Mhm. Ja, meine Entschuldigung. Ja. So, jetzt darf ich zur Elternschule gehen. Was darfst du? Du musst zur Elternschule gehen? Ja, oder sie zeigt mich an, so habe ich verstanden. Wer zeigt dich an? Diese Betreuerin? Das Jugendamt. Ja, nein. Das Jugendamt. Das Jugendamt. Denn die Betreuerin aus dieser Kindergruppe, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen, die hat mich ja angezeigt beim Jugendamt. Mhm. Deswegen kam das Jugendamt ja in die Schule. So. Und das Jugendamt hat gesagt, Frau Gerold, wenn Sie sich nicht ändern, dann werden wir sofort eine Anzeige einleiten und dann werde ich Sie anzeigen, dass Sie Ihr Kind geschlagen haben. Entweder Sie machen, was Sie wollen, so ungefähr hast du es angehört. Also ich will mal sagen, ich will mal ganz erlaubt sagen, wenn die beim Jugendamt bei gravierenden Fällen mal auch so pfiffig und flott wären, wären wir alle vor. Aber ich bin alleinerziehend, Domian. Ja, ich will das nicht rechtfertigen, was du da gemacht hast, aber im Verhältnis zu dem, was sonst überall passiert mit Kindern und das Jugendamt stillhält, ist das wirklich Peanuts. Ich will es nicht schon reden. Ich auch nicht. Nein. Das heißt, was musst du jetzt machen? Ich soll in eine Elternschule gehen. Jetzt habe ich so ein Schreiben gekriegt, da muss ich so viel ausfüllen, dass ich nachher die Familienhilfe im Haushalt habe. So mehr, ich bin ganz ehrlich, ich habe vor 3 Jahren mir selber das Jugendamt ins Haus geholt. Mhm. Meine Tochter ist ADHS-Kind, du weißt, was das ist. Mhm. Hyperaktives Kind. Ja. Und das ist wirklich sehr schwer. Mein Sohn war das schon, der ist heute 24. Eine kurze Frage. Du bist aber noch nie irgendwo sonst auffällig geworden? Nein. Nie. Du hast das Kind immer gut behandelt und es war immer gut. Ja, ich bin laut. Ich bin ein sehr lauter Mensch. Aber ich bin kein böser Mensch. Mhm. Nur laut. Mhm. Na, so. Ich knall eine Tür, bevor ich mein Kind schlage. So, jetzt stehst du da und bist ganz fassungslos, dass du das machen musst und hilflos. Ja, weil mir keiner helfen kann. Ich wollte einen Rechtsanwalt einschalten wegen dem Jugendamt, ja? Weil die so einen Druck macht. Ja. Einen Druck. Verstehe. Du brauchst da eine konkrete Hilfe. Ich hab's schon kapiert. Ja. Die Sendung ist rum. Du legst bitte auf. Wir melden uns nochmal und alles machen wir gleich im Hintergrund weiter, okay? Gerne, danke schön. Bis gleich, Heike, tschüss. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Jonathan Hoffmann. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis dann, ciao.